Ich befinde mich hier heute in der Stadt und heute gehen wir auf eine kleine Tour. Wo gehen wir hin, Fabian? Wir machen Geocaching und gehen durch Rheine. Was ist Geocaching? Geocaching ist moderne Schnitzeljagd mit Hilfe von GPS-Geräten, die handeln mit Satelliten. Aha. Das klingt sehr kryptisch. Vielleicht fangen wir einfach mal an und erklären währenddessen, was das ist. Ja, genau. Am besten mal zum Real, dann ist der Erste. Beim Real. Aber der Real hat zu, was machen wir jetzt? Nein, der vorm Real ist die erste Station. Vorm Real, okay. Ich muss dazu sagen, wir haben heute ungefähr 300 Grad. Ja, wenn nicht sogar 400. 400. So viel. Gut, also wie funktioniert so ein GPS-Gerät? Erklär nochmal. Ein GPS-Gerät sucht quasi Satelliten im Himmel, die Koordinaten bestimmen. Also das Geocaching läuft auch durch Koordinaten. Jeder Cache bekommt eine Nummer und die Koordinaten werden auch im Internet veröffentlicht. Aha. Dass man weiß, wo man hingehen muss. Das heißt, du gibst im Prinzip die Koordinaten in das GPS-Gerät rein und das führt dich dann dahin. Genau. Ja, das ist doch super. Genau, guck mal, was uns da erwartet. Warum macht man sowas? Das ist ein reines Hobby. Man kann auch Leute, die Fußball spielen, fragen, warum spielt ihr Fußball? Ja. Weil die da schon Spaß haben. Die haben halt Spaß in dieses Geocaching. Was ist der Unterschied zwischen, ich sag mal jetzt, herkömmlicher Schnitzeljagd und Geocaching? Was macht das so besonders? Normale Schnitzeljagd kennt man von früher als Kind. Da haben wir Pfeile auf der Straße gemalt, ja. Lief man lang. Aber das Geocaching kann man auch nutzen, ohne die Pfeile auf der Straße zu malen. Ja. Und kann man auch auf der ganzen Welt nutzen. Das heißt, es ist auch nicht regional begrenzt. Du könntest jetzt also auch hinfahren und irgendwo. Es gibt also in ganz Deutschland oder auf der ganzen Welt. Auf der ganzen Welt. Ja, so rum wollte ich sagen, genau. Gut. Gibt es also spezielle Communities? Ja, auf der Geocaching-Webseite. Auf der offiziellen. Ja. Da findet man halt alle. Ansonsten muss man einfach danach suchen. Ich wüsste jetzt keine Forums, wo jetzt darüber ausgeplaudert wird. Und du hast gesagt, das findet auch so elektronisch statt, auf so einer Art Forum, sage ich jetzt mal. Ja, genau, auf einer Webseite. Das heißt, du suchst dir den Cache aus, was passiert dann? Dann muss man die Koordinaten im GPS-Gerät eingeben. Mhm. Oder erstmal guckt man nach, welche Hinweise gibt es, weil ja. Die Beschreibung kommt genau durch. Gibt man halt die Koordinaten im GPS-Gerät ein und geht dahin. Okay. Es gibt mehrere verschiedene Arten von Caches. Ah ja, genau. Stationen, also Multistationen. Ja. Normale. Wo du quasi jetzt die Koordinate dahin gehst und dann hast du direkt einen Cache vor dir liegen. Mhm. Und mit Suchen halt. Halt Multis, wie gerade schon gesagt, da musst du halt Stationen machen, Rätsel lösen. Ja. Dann hast du die. Und dann gibt's Mysteries. Mysteries? Da weißt du nicht, was auf dich zukommt. Okay. Aber meistens sind das auch solche Multistationen. Dann gibt's Lost Place, so verlassene Plätze. So wie der alte Lokschuppen. Okay. Reine. Und da liegt auch einer oder lag. Ja, das sind halt die verschiedenen Eigenschaften von Caches. Ja, spannend. Was ist nochmal so Mystery? Gibt es dann also so Rätsel? Gibt es dann irgendwie so Aufgaben, die man lösen muss? Genau. Okay. Genau, es gibt auch noch Nachtcaches, die kann man in der Nacht machen. Du musst eine Strecke ablaufen, da hast du Reflektoren, die du folgen musst. Ah ja, genau. So, hier ist die erste. So, wir sind jetzt hier am Eingang vom Real. Was machst du jetzt? Erklär bitte, man sieht das nicht. So, ich habe mir alles aufgeschrieben. Ja. Auch die Beschreibung. Und dass eine Mehrstation-Cache ist. Müssen wir jetzt die Zahlen, die da stehen, aufschreiben. Gut, auf diesem, muss man beschreiben, hier ist ein altes Eisenbahnmuseum in dem Gebäude mit drin. Das war eine Dampfmaschine. Genau, einmal die Seriennummer. Die Seriennummer ist 4754. 4754. Und die Jahreszahl wahrscheinlich dann, ne? Genau. 1922. Okay, 1922. Genau. Jetzt müssen wir rechnen. Gut, dass ich das Rechner mitgenommen habe. Okay. Das heißt, Taschenrechner, Zettel und Stift ist auch Grundvoraussetzung für jeden Geocacher. Genau. Man kann auch, ich habe mir heute auch noch extra eine App runtergeladen fürs Handy. Mhm. Gibt es auch verschiedene Hilfen. Die nennt sich GC-Tools. Da kannst du halt, manche sind auch mit, manche musst du halt zahlen. Die Buchstaben haben bestimmte Zahlen. Die A ist 1, B ist 2. Ja, okay. Musst du zusammenrechnen. Also Buchstaben, Zahlen und Formen, dann zusammenrechnen, hast du damit Hilfen. Dann römische Zahlen werden auch ganz oft genutzt. Oder quasi, ja. Oder aber auch Entschlüsselung, kann man ein Wort eingeben. Und dann sieht man das hier. A ist N, B ist O, C ist P, immer so weiter. Mhm. Und dann werden halt damit auch Hinweise verschlüsselt. dass halt die App wieder verschlüsseln kann. Und jetzt mit diesen Zahlen, du hast jetzt diesen Code aufgeschrieben bei dir auf dem Zettel, sehe ich? Genau. Quasi Code, wie es da auch im Internet stand, genau, wie wir zum Finale Station kommen. Jetzt müssen wir das ausrechnen. Okay, das ist eine Koordinaten und da fehlen Zahlen. Genau. Und die Zahlen sind halt die Zahlen von der Seriennummer oder halt von der Jahreszahl. Okay. Ich glaube, das ist eine spezielle Einstellung. So. Das heißt, wir haben jetzt gerade keine Satelliten, die Russen haben alle abgeschossen. Ich stelle kein Geist wieder rein. Zettel brauchen wir noch. Warten, bis er wieder welche gefunden hat. Wie liest man das jetzt genau? Weil hier sind jetzt Zahlen und Nord 25 Grad. Nord 52 Grad 16.874. Also wer den Cache noch machen möchte, das haben wir jetzt verraten, tut mir leid. Die andere verraten wir nicht. Nein. Das ist aus... Spoiler so, ne? Ich wollte jetzt gar nicht spoilern. Du hast auch dieses berühmte Garmin. Genau. Ne? Ist das auch eine Standardausrüstung dann? Das ist einfach nur ein GPS-Gerät. Es gibt, ich glaube, das kostet 60 Euro oder so. Wenn ja. Mittlerweile billiger. Es gibt auch bessere mit Display, mit Touch-Display. Hat auch bessere Handhabung, weil das ist sehr groß. Und da kriegst du da nur Pfeile angezeigt, einen Kompass oder auch die Karte? Kriegst auch eine Karte. Eine richtige Karte. Ja, hast, kriegst auch eine Karte rein. Okay. Also wenn wir ein bisschen Geld von Garmin kriegen, das ist das GPS 60, das ist sehr gut. Meine Kontonummer lautet Stadtparkkasse rein. Nein, das ist das. Das Fleisch ist willig, aber die Technik ist schwach. Heute ist der siebte, ne? Heute ist der siebte. Go to. Okay. Supi. Das heißt, er rechnet jetzt? Genau, also rechnet das jetzt aus. Das ist sind nur 6 oder 7 Meter entfernt. Okay. Da steht ein Haus. Ja, so einfach ist das auch nicht. Okay. Genauigkeit 12 Meter. Ist okay. So, jetzt müssen wir gucken, welche Richtung. Was heißt Genauigkeit 12 Meter? Das ist eine Abweichung von 12 Meter. Das ist jetzt von diesem Standpunkt aus ein Umkreis von 12 Meter. Okay. Das heißt, wir sind jetzt im Prinzip mittendrin, sage ich jetzt mal, und der Cache könnte hier irgendwo liegen. Genau. Okay. Hier sieht man Richtung Westen in 84 Meter. Das sieht irgendwie aus wie Osten. Ja, aber du musst hier das beachten. Weil wir nicht genau wir sind ja auch nicht im. Das da vorne ist ja auch nicht Norden. Genau. Richtig. Das heißt, wir müssen jetzt hier runter. Okay, Richtung Ems. Genau. Und die Temperaturen sind gerade noch mal gestiegen auf ungefähr 500 Grad. Wenn nicht sogar mehr. Wenn nicht sogar mehr. Also um einen schlechten Sommer können wir uns dieses Jahr auch wenn es ein bisschen kurz war, nicht beschweren. Ne? Ja. Ja, wir hatten ja im Juni hatten wir ein paar Tage und jetzt haben wir wieder ein paar Tage. Richtig. Und so seit gestern, vorgestern ist wieder richtig schön hier. Ja, und man sieht gerade schön, dass sich die Entfernung, dass sie immer weniger wird. Vielleicht noch 69 an. 67. Die Genauigkeit ist jetzt auch nur noch 10 Meter, das ist auch viel besser. Woran liegt das, dass das schwankt? An die Verbindung zu den Satelliten. Satelliten. Je nachdem, wie viele Satelliten man hat, je besser. Wenn man jetzt ganz viele hat, hast du eine geringe Abweichung. Ja. Das ist besser. Manche beschweren sich auch, weil die so eine hohe Abweichung haben. Als wir losgefahren sind, hatten wir eine Abweichung von ca. 30 Metern. Das ist viel. Das ist wirklich viel. Hängt das davon ab, ob man sich bewegt oder ist das einfach, daran, weil die Satelliten... Die Satelliten. Okay. Man hört gerade irgendein Spielmannszug im Hintergrund. Das ist ja schützenfest, glaube ich. Das heißt, wir müssen jetzt gleich hier lang. Ich muss was jetzt zu diesem Cache dazu sagen. Diesen habe ich schon gemacht. Ja. Und ich wollte mit euch den einfach nur machen, dass ihr ihn gleich findet. Oh mein Gott, müssen wir gleich in die Büsche schlagen oder was? Nicht genau in die Büsche. Oh nein. So, 25 Meter noch. Okay, jetzt sind wir hier an der Ems am Wehr. Genau, da bist du vielleicht auch noch da hinten drauf auf die Insel. Das ist ja cool. Da liegt nämlich auch noch ein Cache. Ah, cool. Den haben wir auch ausgesucht. Ankunft in 10 Meter. 7, 6, so, hier irgendwo. Hier irgendwo. Muggels. Muggels sind Leute, die nichts von Geocaching wissen oder auch nichts damit zu tun haben. Ja. Die dürfen nicht wissen, wo Geocaches liegen. Dafür müssen wir uns jetzt ganz unauffällig verhalten. Genau. Und dann kommt noch ein Radfahrer und da oben sitzen auch noch welche. Das heißt, wir müssen ganz vorsichtig sein. Deswegen Entfernung zum Cache sind 6 Meter und eine Abweichung von 13 Metern. Das heißt, hier irgendwo im Umkreis. Wir müssen nicht dieses... Wir müssen dann nicht auf die Brücke. Gut. Müssen wir nicht. Du sagst uns jetzt ungefähr, wo... Ich würde ja vermuten, hier an dem Schaltkasten... Hier hinter gucken. Das ist genau die Größe des Caches. Ja. Okay, man sieht hier gerade eine schöne Cache-Autobahn. Das ist, wenn man wenn er jetzt ja, im Weg... Muss ich da jetzt in das Gebüsch rein? Ich muss gucken, ob wir einen Hinweis haben. Nee, haben wir nicht. Das ist blöd. Ja. Weil ich habe jetzt nicht so viel Lust, irgendwie da mir jetzt meine zarten Beinchen zu... Nein, ich kann es sagen. Mach ihn kurz aus, ansonsten spoilern wir zu viel. Können wir gleich rausschneiden, kein Problem. Okay, Okay, dann musst du eben kurz. Machst du dann eben als Aufnahmegerät gehalten? Ja. Das ist ein hochmoderner. Auch ein Garmin GPS 60, Garmin ist super. Das ist ein kleiner Mikro, das ist so eine, ein Paddling. Kann er das sein? Ja, das könnte sein. Hol ihn mal raus. Das ist ein. Einfach nur ein weißer Becher, ich glaube nicht, dass der das ist. Achso, so einer, nein. Nein. Der muss verschlossen sein. Das ist ein Döschen. Ja, es ist so ein Pettling, so, so, so rund, wo aus immer die Pfandflaschen bestehen. Siehst du irgendwas Durchsichtiges? Also es ist so ein Rohr, so ein kleines. Hier ist ein Brett, hier ist ein Brett. Hier ist ein Brett. Da drunter liegt er bestimmt. Okay. Heb mal das Brett hoch, Schatz. Müsst ihr ihn gleich haben? Ja, genau das. Das haben wir hier, das Stuhlprobendöschen. Nein, daraus. das ist, hoffentlich macht das nicht auf, das ist ein Stuhlprobendöschen. Nein, das ist ein Paddling. Achtung. Wenn. Das sind die Rohzustände von den PET-Flaschen. Achso, die werden dann aufgeblasen. Genau, die werden erhitzen dann aufgeblasen. Gut, da ist dann jetzt ein ganz normaler Gerolsteiner. Ganz normal Schraubverschluss. Schraubverschluss drauf. Magst du halten oder willst du eins so. Genau, und hast du den Daumen auf die Mikro? Halt den mal so. Genau. Ich wollte das rausholen. Ja, wir müssen kurz gucken, sowieso, wo wir uns eintragen. Okay. Wo Platz ist. Das ist voll. Da haben wir Platz. Guck mal, 5.7. Freitag waren noch welche hier. Ah, cool. So. Genau. Was wir aufschreiben ist ganz wichtig. Das ist auch für mich nachher wichtig, um einzutragen, ob wir den Kunden haben. Wir haben 12.20 Uhr. Mhm. Das heißt, ich trage die Uhrzeit ein. Weil erst das Datum. Heute ist der 7. 7.7. 7.13. 12.20 Uhr. Ja. Dann, wie man heißt auf Geocaching, muss man eintragen. Und wer, ihr seid jetzt Gastcacher, muss man auch mit eintragen. Okay. Jetzt hat es noch mehr Papier drin, das sind auch noch Logs, ne? Das sind auch noch mal Logs, genau. So heißen die, wo man sich dann einträgt. Ja, das weiß ich nämlich, denn ich habe ein Buch gelesen über Geocaching. Von wem denn? Von Bernhard Hoecker, den man ja sonst als Comedian kennt. Ah, das habe ich auch gelesen, das fand ich ganz gut. Ach, was soll Zufall? So, jetzt trage ich eben kurz auf meinen Zettel ein, damit ich das nachher auch best gut loggen kann. Abhaken. Haken gemacht. 12.20 Uhr. 7.13. Jetzt heißt es, die den Cache an derselben Stelle wieder zurückzulegen. Hier war der Cache. Keiner muggelt. Keine Muggelt. Und ich gebe schon mal den nächsten Cache ein. Da lag das Brett da drauf? Da drunter, ja, das Brett lag da drauf. So suchen wir das. Textilerdampf. Anglerglück 2.0. So, ein bisschen Atmo hier drauf. Gut, was machst du jetzt mit den Daten, die du aufgeschrieben hast für den Cache? Für den Cache, wenn ich nachher zu Hause bin, frage ich die auf geocaching.com, melde ich mich quasi dann an und gebe dann die Daten ein, dass wir es gefunden haben. Weil gibt's auch, man kann auch immer gucken, wer momentan immer Erster ist oder ich weiß gar nicht, auf welcher Webseite. Kann man immer gucken, wie viel Cache man hat, auf welchem Platz man ungefähr ist. Einer, der heißt Lindemann. Der hat über, keine Ahnung wie viel, 1000 Caches. Mhm. Und wir vermuten alle, jetzt ist nichts gegen dich, Lindemann, dass du einfach nur im Internet einfach nur eingibst, weil so viele Caches schafft, glaube ich, keiner. Ja gut, ich meine, ich will jetzt keine Mutmaßung anstellen, ich kenne den Herrn Lindemann auch nicht. Vielleicht ist er ja arbeitslos. So, lass mal weitergehen. So, wir müssen eben kurz wieder Wegpunkte. Achso, er gibt wieder Wegpunkte ein. Genau, ich muss erst wieder, ach, sowas eben. Ich trinke mal ein Stück, weil das hat sich ungefähr auf 800 Grad erhöht. Ja. Wenn nicht sogar mehr. Ach, jetzt muss ich auch vielleicht den nächsten Cache nehmen, nicht nochmal denselben Cache wieder eintragen. Das würde, wenn wir dann oben wieder stehen, würde uns auffallen. So. 300 Meter. 300 Meter. Aber ich weiß, dass der da drauf liegt. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf den Mittelinsel vom Kanal, Ems-Kanal. Das heißt? Eine Station. Genau, wo wir dann den Cache, die Koordinaten eingeben und dann zum Cache gehen. Okay. So. Hast du diese Treppe? Hast du sie wirklich? So, ich war noch nie hier drauf. Noch nie in deinem Leben? Nein. Sieht, glaube ich, ein bisschen an. Brauchst du nicht haben, ist alles abgesperrt. Ja, dann kommst du hier runter, weil hier ist nichts abgesperrt. Was, ist nichts abgesperrt? Da vorne, wenn das Gebüsch... Wenn du auf das GPS-Gerät guckst, okay. Wir müssen jetzt eigentlich nur geradeaus. Die Abweichung sind 6 Meter und die Entfernung sind ungefähr 250 Meter. Was ist, wenn das jetzt im Wasser wäre? Es gibt Caches, die im Wasser sind. Ja. Ich glaube, ein Hardorfer See. Hardorfer See. Ist unten. Das ist bei Neunkirchen. Genau. Unten am Grund ist einer. Dann braucht man halt eine extra Taucherausrüstung. Also es gibt auch so absolute abgedrehte Crazy Caches, sag ich jetzt mal. Genau, wie halt am Hardorfer. Oder es gibt auch Klettercaches. Ja. Brauchst du eine Kletterausrüstung für? Der hängt dann oben. Du hast da oben am Schornstein oder so. Das heißt, es gibt also auch sehr ausgefallene Caches. Die haben halt nur eine andere Schwierigkeit bzw. Grund. Wir machen jetzt momentan, Bay müsste Schwierigkeit 1 haben und eben 2 bis 3, weil hier so hucklig ist und halt auf Limes Insel ist. Okay. Ja. Und weil man eine Mimi ist und hier reinfallen könnte. Sehr leise. Also ich habe im Internet nachgeguckt heute, Cache rausgesucht und dann ist mir aufgefallen, hier liegen rein theoretisch 2 drauf. Okay. Aber der eine davon ist ein Mystery, wie wir vorhin schon angesprochen haben. Ja. Und der liegt gar nicht hier drauf. Der haben nur die Koordinaten eingegeben hier drauf. Da findest du hier Hinweise? Nein, du musst im Internet, denn auf der Beschreibung steht dann, wie du zu den richtigen Koordinaten kommst. Ah, okay. Solche Caches gibt es auch. Also du musst dann mit den Daten, die dir gegeben werden, nochmal arbeiten und die weiterverarbeiten, sag ich jetzt mal. Genau. Okay, das ist hier wieder gerade ein bisschen eng. Deswegen sagte ich ja Terrain 2 oder 3. Wenn es sogar mit der... Ne, 4 ist zu hoch eingestuft. Ja, die Ems ist so niedrig, wenigstens wirst du nicht nass. Doch, die Füße werden nass. Also auf der Seite. Auf der Seite ist ein bisschen mehr. Ja, das ist auf der Kanal. Und 110 Meter. 110 Meter. Es gibt auch Coins. Das ist halt, wie man sich vorstellt, eine runde Münze oder so. Ja. Die haben halt eine Nummer. Und die kannst du dann durch die ganze Welt schicken lassen. Von Cache zu Cache? Genau, ja? Wo wir halt reinpassen. Mhm. Also auf den kleinen passt keiner rein, weil die alle so ungefähr so einen Durchmesser haben. Ja, genau. Rein, da ist das hier eine Cache-Autobahn. Oh, das sieht stark nach einer Cache-Autobahn aus. Das heißt, Cache-Autobahnen sind also auch diese drei plattgetretenen Wege. Trampelpfade. Trampelpfade, genau. Mehr oder weniger. So, kurz gucken, was er für einen Hinweis hatte. Weil bei dem weiß ich ganz genau, was er für einen Hinweis hatte. Okay. Hinweis war Stein. Hä? Das sieht auch nach einer Cache-Autobahn aus. Hier könnte das sein, aber auch hier. Naja, ich glaube, ich gehe mal diesen Weg hier. Ja. Alles wegpacken. Weil wir sind mit 2 Meter entfernt und 12 Meter Genauigkeit. Dann geht's hier runter. Du Scheiße. Okay. Ja, dann jetzt. Oder rutscht hinterher. Oh Gott, ich hasse. Hier liegen überall Steine. Wie schwer das doch ist. Oh, hier liegen ganz viele große Steine. Okay. Ja, ich kann das von hier, weil ich komme nämlich jetzt nicht hinterher, ich bin nicht schwindelfrei. Okay? Fabian buddelt jetzt ein bisschen da unten. Also wie es aussieht, scheint Geocaching auch so ein bisschen was mit Abenteuer und Wandern. Ne, ich gehe auf keinen Fall hinterher. Ist auch wieder ein Mikro. Ich bin jetzt gerade mal ein bisschen auf eigene Faust unterwegs. Oh Gott, wie ich das hier hasse. Bäh. Oh mein Gott, ich fühle mich gerade wie Bear Grylls bei Ausgesetzt in der Wildnis. Okay, unten bin ich, unten ist immer leichter als nach oben. Oder wie war das? Ich hab ihn! Ja, hier ist noch ein Hund, der gehört hier nicht dazu. Ja, toll. Ne? Hier hätten wir auch noch lange landen suchen können. Gott sei Dank habe ich mich mutig in die Büsche geschlagen und ihn gefunden. Yay! Meine Ehre dann. Der scheint auch nicht oft gefunden zu werden, weil das sieht noch fast ungeöffnet aus. Letztes Mal möchte ich aufgelaufen. Okay, du willst aufmachen? Okay. Mit meiner Kühlprobendose. Und mir ist warm. Und hier ist ein ganz dieser Büchlein drin tatsächlich. Genau, es gibt halt solche Büchlein oder wie wir gerade hatten. Ach, man kann googeln. Und hier waren 2.7. Ist ja noch was. Das heißt, du warst letzte Woche noch da. So, im Kokon, wo ich meinen Stift habe. Bin ich jetzt gerade nicht, egal mit den anderen. Du kannst auch meinen Stift haben. Ich habe 3 Stifte mit. Das geht nicht. Kannst du mal beschreiben. So. Dann gib mir nochmal hier hin. Mir ist sehr, sehr warm. Ich gehe mal kurz den Tasche ab. Ja, wir haben 15 Minuten gebraucht, von dem einen Cache zum anderen zu gehen. Ja, das ist überhaupt nicht schlimm. Nö. Toll, Name. So, wie soll ich uns drei jetzt da reinkriegen? Ja. Steffen. Nee. Also dein Name jetzt, oder was? Mini Macho ist mein Name. Ja, hast du Mini Macho? Ja. Wir kamen da drauf als... Ja, sag gar nicht, ich kenne dich, aber ich kenne dich lange genug. Passt schon. Nein, es ist einfach nur gewesen, weil ich mich um Kirmes herum, ja, habe ich mich bei Geocaching angemeldet und habe dann von meiner Schwester ein Lebkuchenherz, wo Minimacho drauf stand. Ja. Na, meinst du meine Mutter aus Spaß, ja, nenn dich doch Minimacho. Ist trotzdem peinlich. Schmecker. Gastköcherin Mareike. Super. Meine Stuhlprobe wieder aufmachen. Kann man diese Pads, wie heißen die, Paddling? Ja. Kann man die kaufen in größeren Stückzahlen? Man kann die im Internet bestellen. Genauso wie Filmdosen. Hier wieder was. Film. Aber hoffen wir auch, welche heute zu finden, weil die auch gut als Logbuch gelten. Also wo wir das eintragen, heißen Logbücher. Moment, jetzt kriege ich das Standchen eigentlich wieder vor. Also müssen wir von hier runter. So, wie heißt der Cache? Gibt es da einen Namen? Also den wir jetzt gerade gefunden haben, heißt Anglerglück, Anglerglück 2.0. Anglerglück 2.0? Anglerglück. Anglerglück. Ja, da scheint auch ein Angelplatz hier zu sein. Genau, deswegen, bestimmt. Jetzt machen wir einen von der Peterland-Reihe. Peterland? Peterland, genau. Das ist eine Reihe von Caches. Ja. Wir haben, denke ich mal, einen Buchstaben drin im Cache, ja, den du dann für den Bonus machen brauchst. Oh, was heißt da Bonus? Bonus ist, wenn du jetzt eine Reihe von Caches hast und dazu einen extra Cache machst, ja, dann versteckst du in jedem Cache irgendwie Buchstaben, die du dann umformen musst in Zahlen. Und das, die brauchst du dann für die Koordinate des Bonus. Also du bekommst die Koordinate für den Bonus nur, weil du alle vorherigen gemacht hast. Genau. Okay. Ja, es ist warm. Mittlerweile so bei 16.000 Grad. Ja. Wenn nicht sogar mehr. Genau. Ich weiß ungefähr, wo er liegt, und zwar bei der Basilika. Bei der Basilika, das ist ein Stückchen zu laufen. Ja, ja, das ist der nächste in der Umgebung. Ja. Hier vorne wäre einer in der Emsmühle, aber für den eben die Ems-Seite wechseln. Also, da hätten wir starten können, weil da wohne ich. Das hättest du mal erst sagen können. Ja, wir machen das bestimmt noch mal öfters. Und, weißt du auch wo? Nein, ich weiß genau nur das. Und ich weiß auch, dass an der Salzsteigenden Straße ein Friedhof anhört. Da schrecken wir auf dem Amtsgericht. Achso, den, ja, den, ja, habe ich ja auch. Den hast du schon gemacht? Genau. Okay. Der ist born aus Kiox. Mal ein bisschen für die Caches werben, dass sie gemacht werden. Hast du einen groben Überblick, wie viele Caches es gibt in Rheine? Rheine. So ganz einfach in der ganzen Stadt. Ja, ich weiß, du hast zum einen nur überlegen. Ernsthaft so viele? Wenn ich jetzt einen groben Überblick habe, wenn du jetzt, okay, wenn du jetzt mit Mesum und so damit rechnest, ja, okay, mit den Randgebieten. Oh, das ist eine Menge. Ja. Deswegen, ich habe jetzt auch meinen eigenen Namen mit heute 72, ja, Caches. Und wir als Familie haben, wir haben wir 150, 200. Das ist eine Menge. Also wir haben vor 2 oder 3 Jahren angefangen. Wir haben dann ein Jahr richtig aktiv gemacht. Ja. Wir sind dann auch einfach mal so 60 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren. Mit Anhänger, wo dann Campingkocher und so drin waren, Dosenfutter. Mhm. Damit wir auch unterwegs Pause machen können. Und einfach nur um einen neuen Cache zu finden. Also einfach nur um die ersten zu sein. Cool. Als wir dann aber ankamen, waren da schon welche da. Ist das auch noch ein spezieller Reiz, einen Cache als allererster zu erheben? Das ist dann, hast du halt. Manche Bücher, also Logbücher, hast du dann so eine goldene Seite oder so, ja, oder goldfarben. Wenn du halt der Erste bist, kannst du dich halt dann eintragen. Also es ist ganz cool, wenn man versucht, der Erste zu sein. Mittlerweile ist es schon wieder wärmer geworden. Wir sind jetzt so bei 21.000 Grad. Aber danach quasi nach der Basilika. Dann dreht ihr im Kopf ab, gehen wir zum Stadtpark. Ja. Da war vorher eine ganz große Runde. Quasi ein Multicache, der durch den ganzen Stadtpark geführt hat. Cool. Die fand ich ganz cool. Den wollte ich jetzt wieder mit euch machen. Mhm. Dass ihr dann quasi die macht und ich einfach nur mit dem herlauf. Und euch Tipps gebe. Aber guckt dich heute, gibt's ihn nicht mehr. Ach, der ist deaktiviert. Was heißt deaktiviert? Der hat den einfach deinstalliert, oder? Nee, das Logbuch und so gibt's da nicht mehr. Da liegt er nicht mehr da, wo die Finalkoordinaten waren. Das heißt, hätte man weggemacht versehentlich oder Gartenarbeit oder. Oder der Leger, der Geocacher, den hingelegt hat, ihm wird es auch zu mühsam mit der Pflege, muss ja auch mal pflegen. Was muss man da machen? Wenn jetzt quasi so wie letztes Mal, wo das starke Unwetter hier war, gucken, ob der Cache nass geworden ist, wenn ja auch das Logbuch austauschen und so. Also du musst halt auf den Cache achten, dass dann alles okay ist. Okay, das heißt, du kannst nicht einfach irgendwo eine Dose hinlegen und sagen, hier, geht, mach mal, sondern du musst auch regelmäßig nachgucken, ob alles in Ordnung ist. Genau, wir hatten mal einen, den haben wir vor, keine Ahnung, vor wie vielen Jahren, als Bundeswahl waren, also Merkel gewählt worden ist. Bundestagswahl? In der Bundestagswahl. Okay. Haben wir einen gelegt, du hast die Wahl. Der war auch groß, hat ein großes Waldgebiet. Und dann wurde man halt zum ersten Station geführt. Dort hattest du zwei Koordinaten. Mhm. Du musstest dich immer wählen. Also war richtig mühsam, das zu machen, weil du musstest immer. Weil du hast ja auch wieder untereinander verknüpft. Ja, klar. Und das war mit der Pflege einfach zu schwer, dann haben wir nach einer Zeit deaktiviert. Aber der wurde auch gut angenommen. Und dann gehst du dann auch auf die Internetseite und nimmst den dann raus, mehr oder weniger. Genau, und dann nicht auf die Idee, kommen trotzdem noch hinzugehen. Genau. Wir können. Hier ist auf dem Weg liegen zwei Caches. Hier auf dem Weg gleich zwei Caches. Genau. Einer ist eine Multistation, einer ist eine normale. Also eine traditionale. Das ist kein Geländer. Ich weiß. Also machen wir nicht. So. Kerstins Geburtstagscache, das ist der Multi. Kerstins Geburtstagscache, das heißt, die Leute verewigen sich da auch selber oder ihre Töchter, Kinder. Es gibt halt zum Geburtstag, kannst du halt welche machen. Da haben wir bald durch vor, oder hab ich mal gedacht, mein Vater, der ist ja auch Geocacher, einzulegen. Mit ein paar anderen Leuten. Aber, oder halt schon speziell, wenn er jetzt 1000 Caches hat, den 1000. machst du dann halt einen speziellen Cache. Mhm. Ja, aber die sollen die Leute, für die das ist, sollen halt als erstes den haben. Also hier unter der Brücke ist es nicht mehr ganz so warm, hier sind es nur noch 12.000 Grad. Wenn nicht sogar mehr. Genau, noch halb was. Der heißt bitte nicht finden. Bitte nicht finden. Ja, das ist. Das heißt, das ist auch schwer? Nein, der ist leicht. Wir haben halt, die Leute, die ihn gelegt haben, haben sich Spaß gemacht, weil manche exzessiv den ganzen Tag nur cachen gehen oder so. Mhm. Das ist halt so ein Reiz, dass sie ihn nicht finden sollen. Weil manche können das nicht. Das ist einfach, da liegt ein Cache, den wir noch nicht gefunden, den will ich jetzt machen. Ja. Das ist halt so gucken, ob du so süchtig danach bist, nach Geocaching. Und wir machen jetzt einfach nur, weil er auf dem Weg liegt. Das heißt, das ist mein dritter Cache und das ist schon ein Zeichen dafür, dass ich süchtig bin. Nein. Der ist halt extra so für die gelegt. Das ist halt für die gelegt worden von den Leuten als Spaß. Mhm. Für die Leute, wie gerade schon gesagt, nur die exzessiv, nur Geocachen. Ob die auch mal den da einfach liegen lassen können. Okay. Wir sind nicht süchtig danach, also können wir den ohne Bedenken machen. Da gibt es halt auch Fragen, ob wir als Beschreibung, wenn du mehr als drei Fragen mit Ja beantwortest, bist du süchtig nach Geocaching. Ich habe es selber gemacht und ich habe nur zwei Fragen mit Ja beantwortet. Warst du in den letzten paar Tagen mehrmals als einmal auf der Homepage von Geocaching? Ja. Das war ich jetzt, um Caches rauszusuchen. Oder denkst du morgen als erstes beim Aufwachen an Geocaching? Und solche Fragen. Aber ich denke mal, wie bei jedem anderen Hobby gibt es auch bestimmte Enthusiasten, die da einfach so nichts anderes machen, oder? Genau. So wie Lendemann, denken wir mal. Das piepsen wir hinterher alles schön raus. Ja. Und halt als Hinweis, gibt's ja, kann man auch einen Hinweis nutzen oder eintragen. Und als Hinweis dazu stand, denkt ihr wirklich, wir sind zu blöd und verraten euch auch noch für so einen Suchtcash den Hinweis. Oder denkt ihr, dass wir verraten euch, dass der Cash da und da liegt? Ups, okay. Jetzt haben wir es doch verraten. So steht das halt im Hinweis. Zwitscher. Ja. Das heißt, es ist eigentlich sowas wie tatsächlich so eine Art, ja, virtuelle, eigentlich fast schon virtuelle Spitzeljagd. Genau. Dass du auf eine Internetseite gehst und dann auch in Verbindung mit elektronischen Medien arbeiten musst. Genau. Das würde also auch durchaus unter den Begriff Gamification passen. Genau. Super. Du hast keine Ahnung, was Gamification ist. Nein. Gamification heißt, mehr oder weniger dein Alltagsleben zum Spiel zu machen. Ach so. Also es gibt auch Spiele, die spielst du über Smartphone. Du musst dich an bestimmten Plätzen einloggen und anhand der GPS-Dateien kannst du dann da Tore errichten. Ich weiß nicht, wie das heißt. und ja, kannst dann über dein Smartphone eben diese Tore auch angreifen. Und um das Tor wieder aufzubauen, müsste derjenige, dem das Tor gehört, genau an diesen Platz gehen und wieder diese App öffnen. Oh, cool. Das zum Beispiel. 175 Meter noch. Also wir sehen jetzt gleich schon das Hallenbad. In der Nähe des vom Hallenbad liegt der Keller. Ich will jetzt auch nicht mehr spoilern. Beschreib mal, was man sieht, vielleicht damit man das hier vorstellen kann. Man sieht die Genauigkeit und die Abweichung, die wir schon haben. 8 Meter, 8, 9. So, dann sieht man halt so die generelle Entfernung zum Crash. Ja. Dann die Geschwindigkeit. Mhm. Und wann der ungefähr denkt, wann wir da sind. Okay. Jetzt hätte ich gedacht, dass ich tatsächlich 5 Kilometer pro Stunde laufe. Hier steht Hinweis hinter Stromkasten in einem Ex-Zaunpfahl. Erstmal gucken, wann wir bis wir da sind. Wir sind aber haben noch 86 Meter. Und der Kompass zeigt noch in. Ja, ist da. Okay. Wir können ja schon mal ausschauen nach dem Stromkasten. Wie oft kommt das vor, dass entweder die. Warte mal. Wie oft kommt das vor, dass ungefähr die Geografie mit dem, was in der Beschreibung steht, nicht mehr zusammenpasst? Das hatte ich bis jetzt 2 oder 3 Mal. Ja. Ich suche auch gerade den Stromkasten, dann haben wir ihn abgerissen. So, wir sind da, sagt er, oder? Er hat gepiept. Ja, das heißt, wir sind da. Aber der Stromkasten ist weg. Der Stromkasten ist weg. Ja, ist ja auch super. Oder ich guck mal ein bisschen weiter nach da. Weil der große Transistor steht da hinten. Okay, ich habe den Stromkasten gefunden. Okay, der Hinweis war in einem Ex-Zaunfall. Ja. Und da ist ein Loch im Stein. Da ist nichts drin. Vielleicht müsstet ihr auch runter. Oh Gott, da passe ich gar nicht rein. Da. Meine ich, da runter. Okay, dann halt mal meine Ausrüstung. Genau, dann halte ich mal alles fest. So. Weil da vorne sind nämlich Zaunfäller. Da vorne ist ein Zaunfall. Da ist einer. Also vielleicht müsstet ihr da mal gucken. Oh, Gentleman. Ja, einer Freundin hält man das halt. Es kriege als Dank ihre Jacke ins Gesicht. Hier ist Stacheldraht, die geht nicht. Ja, hier ist kein Stacheldraht. Da muss man klettern, ich bin dick. Das sind 50 cm, wenn überhaupt. Ja, das ist größer als ich bin. Nein. Das ist der größte hier. Au! Das kann es aber nachher zum Nutzen sein. Dass du der größte bist, dann musst du nämlich besser suchen nachher. Weil manche, so wie Peterland-Reihe, die liegen alle ein bisschen höher. Oder in Bäumen gibt es auch welche. Das ist einfach nur ein Wälder. Nein, da hinten, das auf der Erde steht, müsste das sein. Da, wo die Flasche vorliegen. Musst du mal oben drauf gucken, oben reingucken. Ja, also immer runterkommen und gucken. Jetzt bin ich gerade hier, jetzt muss ich auch bleiben. Gerade so schön hier. Okay. Wie groß das Kästchen ist, das Mikro. Also bis jetzt sowas, wie groß, die wir bis jetzt gefunden haben. Soll ich mal runterkommen? Ja, mach mal. Okay. Hey, ich schub's den Schatz. Vielleicht da vorne in dem Loch. Oder ganz einfach hier. Guck mal genau hin. Das ist jetzt einfach nur eine Filmdose mit einem Marmeladendeckel drauf. Oder wie sieht das aus? Deckel drauf. Genau, mit einem Marmeladendeckel drauf. Und der ist dann einfach da reingesteckt. Ja, der hat auch drauf kommen können. Das Ding habe ich nämlich eben gesehen, ist nicht mir aufgefallen. Genau. Kriegst du das aufgeschraubt? Das sind meine Pfoten, das soll das. Ich hab's. Okay. Weil das Wasser im Loch, wo das drin war. So, jetzt habe ich den Stift, das muss ich wieder zu meiner Tasche. Oder ist da vorne einer drin in meiner Tasche? Ein schöner Konami-Kollege. Ja, das ist mein für die Pokémon-Liga. Okay, da ist eine Rolle jetzt drin. Genau, das ist jetzt sowas. Wir haben jetzt bei 3 Caches und da waren jeweils andere Zettel drin. Das ist ganz spannend. Also jeder organisiert sich ein bisschen anders. Genau, jeder hat ein anderes Logbuch. Die Filmdosen, da hat man ein paar welche gemacht mit Logbuch drin. Beziehungsweise ich habe es gemacht, mein Vater hat sie verkauft. Dann musst du halt zum Logbuch, auch so eins wie wir jetzt hier haben, ja, mit einer Reihe aufrollen und dann in der Filmdose so einen Streifen musst du reinkleben und dann aufwickeln. Okay. Und dann alles auch drumherum, die Beklebung musste ich machen. Kann man sowas fertig kaufen? Man kann sowas aber auch fertig kaufen. Das, ja, mit Logbuch und dann ist da dieses Paddling. Genau sowas, wie wir jetzt genannt hast. Genau, diese Schulprobe. Oder halt dann halt so mit Logbuch. Und dann ist da dieses kleine Heftchen drin, was wir eben auch hatten. Dieses, die musst du vielleicht sogar extern kaufen. Okay. Weil die werden auch hergestellt, dann gedruckt. Und wann war das letzte Mal jemand hier vor uns? vor uns war am 21.06. Also schon ein bisschen was her. So, dann kommt das hier wieder in die Füllprobendose. Na, erstmal wieder aufwickeln, aufrollen. Steht sogar Europlast drauf. Klack, wieder zurück. Draht, geh mal weg. Das, was ich jetzt gemacht habe, musst du auch machen, Steffen. Und jetzt kommt genau der Moment, vor dem ich Angst habe, ich komme wahrscheinlich so ohne weiteres nicht mehr raus. In deine Tasche beiseite packen und nicht hochziehen. Gibt es jetzt außer Bernhard Hoecker noch andere bekannte Menschen, die das machen? Mir fallen gerade keine ein. Okay, es gibt noch andere. Denke ich mal. Ja. Nur Bernhard Hoecker hat das halt geschrieben, das Buch. Und daher müssen wir das halt. Ja, genau. Bernhard Hoecker hat ja auch bei der Serie, wie heißt sie noch? wo die Zuschauer was fragen und die. Genial daneben. Genau, genial daneben. Ja. Haben mein Vater uns so gedacht, ach komm, wir stellen mal eine Geocacher-Frage. Das kann keiner beantworten. Und dann haben wir rausgefunden, dass Bernhard Hoecker Geocacher ist. Und haben gedacht, okay, wir machen es doch nicht, weil ansonsten kriegen wir das Geld nicht. Ja, das Problem ist, der Mensch weiß auch einfach so unfassbar viel. Ja, ich will mal kurz das andeuten, dass hier vorne in einem der Häuser unsere Bürgermeisterin wohnt. Ja, das weiß ich. Ich habe die damals gewählt. Satelliten verloren, ja, ist okay. Also wir haben ja Satelliten verloren, wenn ihr einen findet. Adresse steht im Impressum von geocaching.com. Es ist so ungefähr 38.012 Grad. Die Spitze. Wenn nicht sogar mehr. Genau, dann sparen wir uns heute Kerstins Geburtstags-Cash. Tut mir leid, Kerstin. Tut mir leid, Kerstin, tut mir auch leid. Happy Birthday. Ich hätte gerne ein großes Stück Kuchen, wenn ich dann mal demnächst bei dir vorbeikomme. Gibt es auch Single-Frauen, Single-Männer, die sagen, ich suche noch einen Partner, cash mich? Nicht, dass ich sowas schon erlebt habe. Nein, aber hast du auch nicht davon gehört. Hab ich nie was gehört. Das wäre ja vielleicht auch mal eine gute, nette Idee, Leute kennenzulernen, oder? Ja. Genau, um Leute kennenzulernen, gibt es auch sogenannte Kescher-Stammtreffen. Ja. Die veranstalten halt irgendwelche Kescher, also wird veranstaltet, welche Kescher. Die sagen dann und dann, da und da. Ja. Also wir sagen jetzt mal Freitag um, keine Ahnung, 8 Uhr abends, keine Ahnung, da treffen. Mhm. Und dann cashst du auch mit den anderen. Ja. Dann musste ich halt auch in den Logbuch eintragen, dass du da warst. Nachbarn von mir sind auch Cacher, die haben dann sowas schon mal gemacht. Dann haben wir so eine große Regentonne. Dann musste jeder Cacher halt drum unterschreiben. Okay. Das ist eine ganz coole Idee. Und cashst halt mit dem, unterhält sich halt, tauscht sich halt über Caches aus, gibt Hinweise oder so. Mal gucken. Peterland 3 Steinreich, genau. So, ich kann schon mal die Koordinaten eingeben für Steinreich. Das, wer sich in Rhein ein bisschen auskennt, wir sind jetzt am großen K&K. An Osterbrücker Straße. Osterbrücker Straße. So, 1, 6 passt. 9. 0, 8. Das brauchen wir jetzt nicht zu vermummen oder so, weil die auch im Ding ist. Es gab mal eine Reihe, die lag immer an den Kirchen, so Gottesgabe St. Basilika oder so. Ja. Und es war halt auch eine Reihe mit Buchstaben drin für einen Bonus. So wie vorhin, oder wie jetzt die Steinreich-Reihe. Okay. Wie wir vorhin drüber geredet haben. Und dann, wo die Basilika renoviert worden ist, wurde der Cash entfernt. Leider. Das heißt versehentlich oder mehr oder weniger, man hat es gefunden und hat es entsorgt. Oder der Besitzer hat selber weggelegt und hat noch nicht einen neuen hingelegt. Okay. Das kann auch sein. Das müssen wir jetzt hier rein. Gibt es sowas wie Auszeichnung oder sowas für den besten Cash im Jahr oder neuen Cash? Oder? Dazu fällt mir gerade nichts ein. Okay. Aber wir sind jetzt dran. Wir müssen wirklich tief hier rein. Der Cash liegt vom Garten oder so. Und ich schätze mal, dass die dann auch Geocacher sind. Weil da steht nämlich drin, keine Schalte zu heben, wir sind Geocacher. Wir könnten aber jetzt eigentlich im Prinzip entweder hier oder da. Das müssen wir natürlich wissen, weil es sind jetzt drei Häuser. Aber hier ist ein tatsächlicher Garten davor. Schau mal eben, ich habe eben auch Glück gehabt bei einem Steincache. Hier sind Steine drin. Gibt es noch weitere Hinweise auf... Nein, der Hinweis war einfach nur, wie gehabt, und die Peterland-Reihe liegen alle höher gelegen. Okay. Jetzt habe ich natürlich eine mir angeborene oder antrainierte Scheu, einfach so in fremde Leute Garten einzudringen. Ja, ich weiß, wie Nachbarn zueinander sein können. Hier sind Steine. Ja, hier ist steinreich. Hier kann man steinreich sein. Hier liegen auch Steine aufeinander. Also hier ist noch mehr Trampelfahrt. Dahinter. Steine, Steine. Ja, die ganzen Steine kann man hier weg. Ja, cool. Das sieht aus wie ein Vogelnest. Ja? Ja. Wir gehen mal den Trampelpfad weiter entlang. Ich mach das. Und wir sind hier noch ein paar Meter Platz. Okay, hier war es nichts. Alter Falter, es sind hier ungefähr 47.512 Grad. Ja, ich sehe ihn schon. Ja, aber das wäre nämlich tatsächlich auch ein Versteck, das ich benutzen würde, um so einen Cache zu verstecken. Genauso wie hier, da hast du da schon geguckt, in dem Loch. Hier drunter. Aber das ist auch nicht hoch, das ist oder groß, sondern ist irgendwie klein. Hallo. Gibt's hier? Wir suchen einen Schatz. Was? Wir suchen einen Schatz. Einen Schatz, ja. Wir finden das glaube ich nicht. Wir sind Geocacher, wir suchen einen versteckten Cache. Haben Sie noch nichts von gehört? Ne. Gut, dann sind wir hier definitiv falsch. Ne, gar nichts von gehört. Dann sollten wir vielleicht diesen Cache einfach mal abhaken als leider nicht gefunden. Oh, mein Akku vom MP3-Player ist gleich perdu. Dann würde ich sagen, wir haben eigentlich auch über alles geredet, oder? Ja. Gut. Dann begeben wir uns nämlich jetzt noch auf die Suche nach den Caches im Stadtpark. Und zu euch sage ich einfach mal Tschüss. Dann auch Tschüss. Tschüss. Tschüss.